Kapitel 12. Ein Jahr später. Privatdetektiv Patrick Reich hat Urlaub. Seine Freundin ist für ein paar Tage zu ihren Eltern nach Berlin gefahren. Patrick genießt es, spät aufzustehen und in aller Ruhe lange und ausgiebig zu frühstücken. Butter, Brötchen, Marmelade, 3 Scheiben Aufschnitt, Käse, ein weich gekochtes Ei, Kaffee und Orangensaft. Freundliche Wohnungsnachbarn haben ihm die Tageszeitung vor die Tür gelegt. Patrick traut seinen Augen nicht. Im Lokalteil ist ein großes Foto, das Johannes Burg in Begleitung von 2 uniformierten Polizisten zeigt. Ende einer politischen Karriere? Johannes Burg, 55 Jahre, Parteivorsitzender, wurde gestern Nachmittag verhaftet. Es gibt neue Beweise für seine Beteiligung an einer Korruptionsaffäre, die bereits zu den Akten gelegt worden war. Außerdem wird der Kommunalpolitiker der Erpressung in mehreren Fällen verdächtigt. Gerüchte sagen... Patrick wird in seiner Lektüre durch die Türklingel unterbrochen. Er geht zur Tür und öffnet sie. Vor ihm steht Jürgen von der Aue. Herr Reich, ich brauche Ihre Hilfe. Der Urlaub von Patrick Reich, Privatdetektiv, ist zu Ende.